Im nächsten Abschnitt geht es um Rapport, ein Begriff, den ich ja immer wieder verwendet habe. Wenn Sie schon einmal selbst tapeziert haben, dann kennen Sie von dem Aufkleber, der auf der Rolle ist, diesen Begriff. Das ist der Versatz, um den man die Tapetenbahnen verschieben muss, damit das Muster auf beiden Bahnen perfekt zusammenpasst. Und genau darum geht es jetzt. Rapport bedeutet, sich anzupassen, um gut miteinander in Kontakt zu kommen und möglichst schnell eine Beziehung herzustellen. Im Workshop zeige ich Ihnen auch, was das mit Böhnisch zum Rapport zu tun hat. Im Englischen gibt es dazu eine sehr schöne Redewendung. People tend to like each other when they are like each other. Das bedeutet frei übersetzt, Menschen neigen dazu, sich zu mögen, wenn sie sich ähnlich sind. Bei dieser Ähnlichkeit geht es um Übereinstimmungen in der Körperhaltung, in der Bewegung oder in der Sprache. Sie können das in Talkshows sehr schön beobachten. Manchmal haben alle, oft jedoch sehr viele, ein Bein über das andere geschlagen. Häufig genug ist es eine geschlossene Reihe, in der alle das rechte über das linke Bein oder umgekehrt gelegt haben. Wenn jemand etwas ändert, folgen viele in kurzer Zeit in diese neue Körperhaltung, um die Ähnlichkeit wiederherzustellen. Wenn wir uns im Workshop sehen und beim Kaffeetrinken zusammenstehen, die Untertasse mit der Tasse in der einen Hand und den anderen Arm abgewinkelt, um jederzeit zur Tasse greifen zu können, sind wir ebenfalls ganz automatisch im Rapport. Nutzen Sie ein informelles Zusammenkommen vor der Verhandlung, um gezielt Rapport aufzubauen. Übrigens, Raucher, die Kippe in einer Hand, die in der Raucherecke zusammenstehen, haben meist einen sehr guten Rapport. Die Beziehung stärken. Wenn sich in vielen Situationen diese Ähnlichkeit von ganz alleine einstellt, ganz einfach, weil wir uns dabei wohlfühlen, dann wäre es doch gut, wenn man das auch bewusst und gezielt machen kann. Das können Sie über Ihre eigene Körpersprache zu jeder Zeit. Spiegeln Sie die Körperhaltung Ihres Verhandlungspartners, machen Sie sich dabei aber nicht zum Affen. Übertreiben Sie nicht. Sie können Haltung und Gesten auch verkleinert spiegeln. Es wirkt trotzdem. Vor der Brust verschränkte Arme können Sie zum Beispiel mit auf dem Tisch über Kreuz liegenden Unterarmen oder aufeinanderliegenden Händen spiegeln. Ebenso können Sie durch Tonfall, Stimmlage und Wortwahl Rapport herstellen. Wenn Ihre Verhandlungspartnerin also spezielle Worte gehäuft verwendet oder bestimmte Redewendungen immer wieder benutzt, dann sollten Sie diese vorübergehend in Ihr Repertoire aufnehmen. Sie erinnern sich, das hatten wir schon mal bei mit allen Sinnen. Aber denken Sie immer daran, die Dosierung macht's. Wenn Ihre natürliche Stimmlage ein Bariton ist, dann heben Sie Ihre Stimme etwas an, wenn Sie auf jemand mit deutlich höherer Stimmlage treffen. Und umgekehrt. Es gibt auch eine wissenschaftliche Erklärung für dieses Phänomen. Für alle, die es genau wissen wollen. Es handelt sich um sogenannte Spiegelneurone, die in der ersten Hälfte der 1990er Jahre von einem Forschungsteam um Giacomo Rizzolatti bei Versuchen mit Affen entdeckt wurden. Kurz gesagt, die Beobachtung eines Vorgangs löste die gleichen neuronalen Effekte aus wie der Vorgang selbst. In diesem Versuch waren Affen an eine Versuchseinrichtung angeschlossen. Die Wissenschaftler machten Pause und lutschten ein Eis. Und bei den Affen wurden Reaktionen im Gehirn gemessen, als ob sie selbst ein Eis lutschen würden. Wir können das gleich mal ausprobieren. Stellen Sie sich vor, wie ich hier vor dem Mikrofon stehe. Sehen Sie, wie ich jetzt den rechten Arm nach oben strecke. Machen Sie sich ein genaues Bild davon, wie ich jetzt mit komplett ausgestrecktem rechten Arm am Mikrofon stehe und zu Ihnen spreche. Wenn immer möglich, ahmt der Körper den Vorgang nach. In meinen Seminaren und Workshops werde ich immer wieder gefragt, ob das nicht auffalle. Meine Antwort dazu? Nur wenn Sie es übertreiben oder sehr mechanisch dabei wirken. Wir tun es unbewusst ja ständig und fühlen uns dabei wohl, wenn wir mit jemand Rapport haben. Und ja, es ist Manipulation, so wie jedes Werkzeug, das Sie in der Kommunikation einsetzen, um zum Ziel zu kommen. Achten Sie in den nächsten Tagen auf die Körperhaltung Ihrer Gesprächspartner. Versuchen Sie, diese bewusst zu spiegeln. Und achten Sie darauf, wie oft sich ganz automatisch diese Ähnlichkeit, also Rapport, einstellt. Diese Technik lässt sich auch am Telefon und im Schriftverkehr nutzen. Achten Sie dabei auf Redewendungen, auf die Anrede und die Grußformeln und verwenden Sie diese in Ihrer Antwort. Egal ob im klassischen Brief oder in der E-Mail. Ich verwende in einer ersten Antwort auf eine Anfrage die gleiche Form der Anrede und der Grußformel. Ein sehr geehrter beantworte ich also mit sehr geehrte, Ein hochachtungsvoll erwidere ich genauso, mit hochachtungsvoll. Höre ich am Telefon ein Grüß Gott oder ein Moin Moin, dann verwende ich auch das. Ich habe Rapport hergestellt und nun? Jetzt kommt der aktive Teil. Sie verändern Ihre Körperhaltung und warten, dass Ihr Gegenüber Ihnen folgt, Sie spiegelt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um Konzessionen einzufordern oder nach einem Angebot zu fragen oder den Abschluss einzuleiten. Dazu gibt es noch einen schönen Merksatz, auch aus dem Englischen: People do business with people they like. Menschen machen Geschäfte mit Menschen, die sie mögen oder die ihnen ähnlich sind. Fassen wir zusammen. Beim Rapport geht es darum, über Ähnlichkeiten in Sprache und Körpersprache die Beziehung zum Verhandlungspartner aufzubauen und zu vertiefen.